Zeit bleibt im anderen. Jede Woche derselbe Scheiß. Hier muss endlich was geschehen, egal um welchen Preis. Es brennt tief in mir. Ich muss endlich einmal raus. Das Frust frisst mich auf. Ich halte es, komme raus. Es geht los, komm und schneid mich an. Vor allem bin ich heute bereit. Ich allein bestimmt, was ich daraus mache. Easy baby, es kommt meine Zeit. Ich lass mir nichts mehr verbieten, mit alles tun, was ich am meisten reiht. Meinem Chef die Meinigkeit, das erlegt mir mit dem Kohlegeist. Und das Wochenende beginnen, sonntags wieder wachen. Meine Freunde in den Urlaub fliegen, wochenlang nur Party machen. Es geht los, komm und schneid an. Spannend, bin ich heute bereit, oh Mann, ich bin bereit. Ich kann alles stimmen, was ich daraus mache und was ich mache. Easy, easy, baby, es war meine Zeit. Jede Woche derselbe Scheiß. Hier muss endlich was geschehen. Ja, nun fängt der Preis. Es brennt tief in mir. Ich muss endlich einmal raus. Das Frust frisst mich auf. Ich halte es, komm raus. Es geht los, komm und streich an. Spannend, bin ich heute bereit. Oh Mann, ich bin bereit. Ich hab lange Stimme, was ich daraus mache. Oh, was ich mache. Easy, easy, baby, es ist meine Zeit. Es geht los, komm und schneid dich an. Spannend, bin ich heute bereit. Oh Mann, ich bin bereit. Ich hab deine Stimme, was ich daraus mache. Oh, easy, easy, baby, es ist meine Zeit. Easy, baby. Es kommt meine Zeit, oh yeah. Es geht los, komm und schneid dich an. Spannend, bin ich heute bereit. Oh, oh, oh, ich bin bereit. Ich kann halt spüren, was ich daraus mache. Oh, was ich mache. Easy, baby, es kommt meine Zeit. Easy, baby, es kommt meine Zeit. Easy, baby, es kommt meine Zeit.